Moin. In Zusammenhang mit der momentanen Politikverrohung von jugendlichen deutschen Mitbürgern und Mitbürgerinnen sowie oftmals politischem Desinteresse haben wir vom Campus Radio in die Welle beschlossen, einen Politik-Podcast zu machen. In diesem Zuge werden wir mit allen Vertretern von Parteien reden, allen Vertretern etablierter Parteien reden, die mit uns reden wollen und die wir erreichen konnten. Momentan und gerade hier im Studio mit mir ist Theresa Leinkauf von der FDP. Hallo erstmal. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Immer gerne. Sehr, sehr wichtig, dass jede Partei hier vertreten ist. Und deswegen würde ich gleich mit der ersten Frage einmal anfangen wollen. Wer bist du? Eine kurze Vorstellung deiner selbst, vielleicht ein bisschen Lebenslauf. Und was hat dich inspiriert oder bewegt, Politik zu machen? Und was hat dich auch bewegt, Politik in der FDP zu machen? Wie schon gesagt, ich bin Theresa Leinkauf, 26 Jahre alt. Ich bin seit 2011 hier in Kiel und habe hier auch mein Studium gemacht. Ich habe Geowissenschaften studiert und hier an der CAU meinen Master gemacht. Am Ende meines Studiums habe ich mich dann entschlossen, der FDP und auch den jungen Liberalen, also der Jugendorganisation der FDP, beizutreten, um mich selber aktiv einzubringen und auch Interessen der, vor allem der jungen Menschen in der Politik zu vertreten. Was mich dazu bewogen hat, war, glaube ich, was eigentlich du am Anfang schon angesprochen hast, nämlich so ein bisschen die Verrohung unserer Gesellschaft, gleichzeitig eine große Unzufriedenheit gekoppelt, aber auch mit einem Missmut, sich einzubringen und diese Einstellung, ich kann ja sowieso nichts ändern. Und mir wurde schon in jungen Jahren immer mitgegeben, bevor du dich irgendetwas ärgerst und über die anderen schimpfst, mach es selber und mach es besser. Und deswegen war die logische Schlussfolgerung für mich, als ich mich zu sehr geärgert habe, dann tatsächlich selber aktiv zu werden. Und das war vor 2 Jahren der Fall. Okay, vor 2 Jahren. Gab es ein spezielles Ereignis, bei dem du gedacht hast, okay, jetzt möchte ich selber Politik machen, jetzt möchte ich besonders auch den Menschen in meiner Umgebung und den Menschen, die mir nahestehen, meine Themen und meine Motive nahebringen durch eine Partei? Ich glaube, das war tatsächlich der zunehmende Populismus in Europa und in der Welt. Und irgendwann kommt, glaube ich, so ein Punkt, wo jeder, glaube ich, eine andere Toleranzgrenze, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, so nicht weiter. Und da war für mich immer besonders wichtig, dass jeder Einzelne im Mittelpunkt der Politik steht. Und deswegen bin ich auch einer liberalen Partei beigetreten. Frage 2. Welche Bedeutung hat Europa für die deutsche und europäische Gemeinschaft? Ja, also erstmal ist Europa das Beste, was uns, glaube ich, allen je passieren konnte. Europa ist so das Friedensprojekt, das es nach Jahrhunderten von Krieg und Zerstörung möglich gemacht hat, dass wir heute in Freiheit, Frieden, Wohlstand in Europa so leben können, wie wir es eben tun. Und ich glaube, gerade die Jüngeren unter uns sind bereits in einem Europa aufgewachsen, wo eben offene Grenzen möglich waren, wo man mit einer Währung einkaufen konnte, wo man ungehindert reisen konnte. Das ist aber nur möglich, weil es halt in der davor, also in der vorherigen Zeit, ganz viele, ich glaube, ja, man kann schon sagen, mutige, optimistische Politiker gab, die an dieser Idee eines einheitlichen Europas eben gearbeitet haben. Und was der Erfolg davon ist, sehen wir ja heute. Wir sind in Europa Spitzenreiter bei Bildung, Lebenserwartung. Wir haben ganz viele unterschiedliche Kulturen und wir leben hier mit 28 Demokratien zusammen in einer komplett offenen Welt mit Freiverkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen. Und das ist etwas, was wir als freie Demokraten unglaublich schätzen und auch erhalten wollen und auch noch weiter ausbauen wollen. Also Europa als starke Gemeinschaft noch weiter stärken und auch eben Potenziale und Chancen auch in Zukunft noch besser zu nutzen. Okay, in dem Punkt einmal die Frage an dich. Vielleicht gibt es ja eine Parteimeinung, vielleicht hast du auch einfach deine eigene Meinung dazu. Beides würde ich sehr schätzen. Und zwar, man sieht ja häufig gerade in unseren Nachbarländern, wenn wir uns Österreich angucken, Frankreich, oder auch Dänemark, welch unglaublicher Rechtsruck da momentan auch vonstatten geht. Wie stehst du denn aber dazu? Oder was denkst du, was ist Auslöser? Und wie kann man diesen Auslöser auch mit liberaler FDP-Politik entgegenwirken? Ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass eben alle EU-Bürgerinnen und Bürger wieder zu dieser großen Idee von Europa festhalten und sich dafür begeistern. Also diese ursprüngliche Glaube an ein starkes Europa, was wir hatten, der, glaube ich, in den letzten Jahren einfach ein bisschen zurückgegangen ist oder eingeschlafen ist, ich glaube, den müssen wir neu entfachen. Und dazu gehört es für mich, dass Europa Mut zeigen muss zu echten Reformen und entsprechend auch an seinen inneren Strukturen arbeiten muss. Okay, gerade dazu hast du vielleicht ein Reformbeispiel. Wie könnten wir das angehen? Wir als Freie Demokraten wünschen uns eine gemeinsame europäische Verfassung und wir wünschen uns auch ein stärkeres Parlament. Dazu gehört vor allem, dass das eben auch mit dem Initiativrecht ausgestattet wird und auch proaktiv wirken kann. Und wir wollen, dass die EU sich stärker den großen Problemen widmet, also Aufgaben, die wir mit einem europäischen Mehrwert eben lösen können. Dazu gehören für uns zum Beispiel Klimapolitik, Umweltpolitik, Migrations- und Asylpolitik. Das sind eben Probleme, die nicht an den Grenzen der Mitgliedstaaten Halt machen und wo eine Lösung auf europäischer Ebene, auch um dann weiterzuwirken in Drittstaaten in die Welt, eben eine bessere Idee ist. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass die Menschen wieder an diese Idee Europa glauben. Gleichzeitig allerdings gibt es natürlich kleinere Aufgaben, bestimmte Bereiche der Sozialpolitik zum Beispiel, wo eben die EU durch seine unterschiedlichen Mitgliedstaaten ganz eigene Programme hat, die jahrelang gewachsen sind und die auch gut sind. Und ich glaube, es ist auch teilweise die Angst der Menschen, dass jetzt das irgendwie alles gleich gemacht wird und dass ihre Identität in so einem Europa verloren geht. Und das soll es eben nicht sein. Also große Aufgaben auf europäischer Ebene, kleine Aufgaben dürfen auch in der Verantwortung der Nationalstaaten bleiben, um entsprechend diese kulturelle Vielfalt, die Europa ja auch zu dem macht, was es ist, zu erhalten. Okay, wunderbar, vielen Dank dafür. Somit ja eigentlich auch schon Frage 3 eher abgefrühstückt. Was wollen Sie und Ihre Partei für Europa erreichen? Wovon profitiert Europa durch Ihre Partei? Was bieten Sie konkret Europa? Gibt es vielleicht auch noch ein, zwei kleinere Dinge, die vielleicht auch gerade Studenten interessieren könnte? Was macht die FDP in Europa? Ja, also was die FDP konkret in Europa für junge Menschen erreichen möchte, ist die Bildungsfreizügigkeit. Europa soll für uns einer der Kontinente oder der Kontinent mit den besten Bildungschancen sein. Das ermöglicht gerade jungen Menschen eben sozialen Aufstieg und eben auch ein selbstbestimmtes Leben und die Chance eben auch in vielen Bereichen der Europäischen Union, die immer noch hohe Jugendarbeitslosigkeit zu überwinden. Und im Bereich Bildung sehen wir Freie Demokraten eben die größte Chance, da soziale Unterschiede nachhaltig und langfristig zu überwinden. Wie gesagt, die Bildungsfreizügigkeit ist eine der Kernforderung der FDP und somit soll es allen EU-Bürgerinnen und Bürgern freigestellt werden, ihren Bildungsort frei auszusuchen, also studieren, wo man will, aber auch eben Ausbildung machen, wo man will. Ich glaube, der Austausch zwischen jungen Menschen ist die Möglichkeit, um den Zusammenhalt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in Europa noch weiter zu stärken, weil man sich auch irgendwie besser kennt. Und ein erster Schritt zum Beispiel ist, dass sich schon Schülerinnen und Schüler vernetzen und eben unabhängig von finanziellen Mitteln die Möglichkeit bekommen, in ihrer Schulzeit mindestens 6 Monate ins Ausland zu gehen und entsprechend an Schüleraustauschen teilzunehmen. Und das soll eben unabhängig vom Portemonnaie der Eltern passieren. Dazu gehört es aber auch, dass Zeugnisse europaweit anerkannt werden und man sich eben nach seinem Schulabschluss auch an allen Universitäten bewerben kann. Da kann zum Beispiel auch förderlich sein, dass es eine Plattform gibt, wo eben die unterschiedlichen Studiengänge und Angebote in den unterschiedlichen Ländern sehr transparent dargestellt werden und wo man sich dann wirklich nicht nur in Deutschland, sondern europaweit sehr einfach bewerben kann. Das ist halt, glaube ich, etwas, was vor allem jungen Menschen sehr am Herzen liegt und das wäre auch etwas, warum gerade Studenten die FDP wählen sollten. Die letzte Frage. Ich werde 3 Punkte vorlesen und ich möchte, dass du jeweils jeden dieser Punkte mit genau einem Satz beschreibst. Punkt 1. Asyl. Wir brauchen eine europäische Antwort auf die Fragen von Asyl und Migration. Zweiter Punkt. Ökonomie und grüne Politik? Ökonomie trifft Ökologie. Also beide Punkte schließen sich nicht aus und sind sehr wohl vereinbar in einer liberalen Politik. Europäische Außengrenzen. Europäische Außengrenzen müssen als gemeinsame Aufgabe der Europäischen Union verstanden werden. Okay. Abschließend, Theresa Leinkauf, vielen, vielen Dank für die heutige Sitzung und die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Ich danke ebenfalls.